müssen auch die Frömmsten sagen und mit betrennten Augen klagen. Der Teufel plagt uns noch viel mehr. Ja, dieser böse Geist, der schon von Anbeginn ein Mörder heißt, sucht uns, um unser Heil zu bringen und als ein Löwe zu verschlingen. Die Welt, auch unser Fleisch und Blut, uns alle Zeit verführen tut. Wir treffen hier auf dieser schmalen Bahn sehr viele Hindernis im Guten an. Solch Elend kennst du, Herr, allein. Hilf, Helfer, hilf uns Schwachen, du kannst uns stärker machen. Ach, lass uns dir befohlen.